Nachrichten-Update um 13:30 bei Radio Euroherz. Das Wichtigste in Kürze. Ich bin Anne Schuster. CDU-Chefin Merkel muss sich einen neuen Generalsekretär suchen. Peter Tauber, der das Amt jetzt seit 4 Jahren innehat, will es nicht mehr ausüben. Er war zuletzt länger krank. Wer die neue rechte Hand von Angela Merkel in der CDU wird, das wird sich jetzt schnell klären. Die CDU-Spitze kommt wie immer zum Wochenbeginn zu ihren Beratungen zusammen und da will Merkel schon den Nachfolger oder die Nachfolgerin für Peter Tauber benennen. Der 43-jährige Hesse hatte gesagt, 4 Jahre als Parteimanager sind genug. Die Frage ist jetzt, ob Angela Merkel bei der Neubesetzung ihre Zusage einhält, dass sie neuen und jungen Gesichtern in der Partei eine Chance geben will. Das wird nach dem schlechten Bundestagswahlergebnis auch in der CDU immer lauter gefordert. Aus Berlin, Jörg Ratsch. Die Beziehung zwischen der Türkei und Deutschland ist wieder auf einem guten Weg. Das sagte der türkische Außenminister Çavuşoğlu am Rande der Münchner Sicherheitskonferenz. Dank den Gesprächen mit dem deutschen Außenminister Gabriel gäbe es ein positiveres Klima, sagte er. Allerdings müsse man noch gegenseitige Vorurteile abbauen. Zuletzt hatte die Türkei den deutschen Journalisten Deniz Yücel aus der Haft entlassen. Radio Euroherz, die meisten 80er. Radio Euroherz. Und die Hits von heute. Radio Euroherz, die meisten 80er und die Hits von heute. I close my eyes and I pray for a break. I can see everything going my way. I'll take a deep breath as I hear my kids play. And I know I got to be brave. You gotta have the patience and believe you're gonna make it. Gotta hold on. I know you're crying on the inside, but you fake it till you make it. Gotta hold on. You gotta have the patience and believe you're gonna make it. Gotta hold on. I know you're tired of surviving, but you gotta keep on trying. And believe we're gonna make it. Gotta hold on. I dance with the darkness till I found the light. Yeah. Shape of a woman, she the love of my life. Keeps my head up high. She gives me all that I need. She picks me right up when I'm down on my knees. You gotta have the patience. I know you're tired of surviving, but you gotta keep on trying. I've got the feeling we're gone. I've got the feeling we're gone. I've got the feeling we're going places. Hold on. Hold on. Hold on. You gotta have the patience and believe you're gonna make it. Gotta hold on. I know you.

Radio Euroherz. Tobi und Julia aus dem Euroherz morgen. Hallo. Hallo und schönes Wochenende. An Montag wollen wir eigentlich aktuell noch gar nicht denken, ne? Boah, wieder Arbeit, wieder Schule. Aber wir müssen da mal eine Ausnahme machen, denn der Montag könnte für Sie ein richtiger Glückstag werden. Wir haben Sie aufgerufen, uns Selfies zu schicken mit den vielen bunten Euroherz-Plakaten in der Region, in jeder Stadt, in jedem Ort hing ja eins. Und für alle, die uns ein Foto geschickt haben, Achtung, Montag dabei sein und Euroherz Herz einschalten. Denn um kurz nach 7 losen wir ein Foto bei uns in der Sendung aus und dann gibt es einen Namen und genau der oder die bekommt den 500-Euro-Gutschein vom Reisebüro Otto. Mhm. Wir hören uns am Montagmorgen und einer von Ihnen wird dann auch so richtig jubeln und auch direkt buchen können. Ja? Bis dahin. Die Euroherz Morning Show mit Julia und Tobi. Oh Lord, hear me turn these words into a song for them to sing along to when I'm gone. For them to sing along to when I'm gone. Oh Lord, let me be the one to set them free. I will give them every part of me. Put my heart where everyone. Crazy. You can call me whatever you want, but that won't change me. I just don't care what the world says. I'm gonna make it. They can call me whatever they want. So what if I am crazy? Crazy. This is so much harder than I thought, but I will give them everything I've got. One day I am gonna prove them wrong. Oh Lord, let me be the one to set them free. I will give them every part of me. Put my heart where everyone can see. Crazy. You can call me whatever you want, but that won't change me. I just don't care what the world says. I'm gonna make it. They can call me whatever they want. So what if I am crazy? Sind von hier. Wir leben hier. Hier schlägt unser Herz. Radio Euroherz. I've known a few guys who thought they were pretty smart, but you got being right down to an art. You drive me up the wall. You're a regular original, know-it-all. Oh, you think you're special. Oh, you think you're something else. Okay, so you're a rocket scientist. That don't impress me much. So you got the brains, but haven't got the touch. Now don't get me wrong, yeah, I think you're alright. But that don't impress me much. Yeah. I never knew a guy who carried a mirror in his pocket and a comb up his sleeve just in case. And all that troll gel in your hair, I'd lock it, 'cause heaven forbid it should fall out of place. Oh, oh, you think you're special. Oh, oh, you think you're something else. Okay, so you're Brad Pitt. That don't impress me much. So you got the looks, but haven't got the touch. Now don't get me wrong, yeah, I think you're alright. But that won't keep me warm in the middle of the night. That don't impress me much. Ow. Und die Hits von heute. Du führst dein Leben ohne Sorgen. 24 Stunden, 7 Tage nichts gefunden. Was du heute kannst besorgen, das schiebst du ganz entspannt auf morgen. Ich hab ne Weile gebraucht, um zu verstehen, dass die Zeit reif ist, um jetzt zu gehen. Ich wünsch dir noch ein richtig geiles Leben, denn wie du dich veränderst, will ich mir nicht geben. Ich wünsch dir noch ein geiles Leben, mit Knall. Gläser sind zerbrochen, zwischen denen du nichts findest. Merkst du nicht, dass auch du langsam verschwindest? Ich hab ne Weile gebraucht, um zu verstehen, es geht nicht darum, was andere in dir sehen. Ich wünsch dir noch ein richtig geiles Leben, denn wie du dich veränderst, will ich nicht erleben. Ich wünsch dir noch ein geiles Leben, mit knallharten Champagnerfäden, mit Fame viel Geld, dicken Willen und Sonnenbrillen. Ich seh doch ganz genau, dass du eigentlich was anderes willst. Ich wünsch dir noch ein geiles Leben, ab jetzt wird es mir besser gehen. Vergiss den Fame, all die Willen und die Sonnenbrillen. Ich fühl jetzt ganz genau, dass ich das zu meinem Glück nicht brauch. Das wird die Zeit meines Lebens. Und niemand ist mehr dagegen. Das hab ich für mich erkannt. Und deine Bilder hab ich endlich verbrannt. Ich wünsch dir noch ein geiles Leben. Radio Euroherz, die Nachrichten. Es ist 23 Uhr. Ich bin Anna Schuster. CDU-Generalsekretär Tauber zieht sich von seinem Amt zurück. Nach übereinstimmenden Berichten in den Medien will der 43-Jährige morgen die Parteigremien informieren. Damit soll der Weg für die Wahl eines Nachfolgers auf dem CDU-Parteitag Ende des Monats freigemacht werden. Eigentlich ist Tauber bis Dezember gewählt. Zuletzt hatte er aber wegen einer schweren Krankheit eine Pause eingelegt. Die SPD-Spitze hat heute bei Regionalkonferenzen in Kamen und Mainz bei der Basis um Zustimmung für die Große Koalition geworben. 3 weitere solcher Veranstaltungen sind noch geplant. Auch in den Kreis- und Ortsverbänden diskutieren die Genossen eifrig darüber, was jetzt besser ist für ihre Partei und das Land, wo sich die SPD eher wieder erholen kann, in der Opposition oder lieber doch, indem sie ihre Politik in der Regierung durchsetzen kann. Die SPD-Spitze zeigt sich inzwischen optimistisch, dass die Mehrheit eher zur Meinung tendiert, ja, lieber mitregieren. Die 460.000 Parteimitglieder stimmen über diese Frage jetzt ab per Briefwahl. Am 2. März ist Einsendeschluss und am 4. März, also in 2 Wochen, gibt's das Ergebnis. Große Koalition, ja oder nein? Aus Berlin, Jörg Ratsch.

this precious time when time is new. All through the night to die, knowing that we feel the same without saying. We have no past, we won't reach back. Keep with me forward or through the night. And once we start, the need to cleanse and death goes running all through the night. Until it ends, there is no end. All through the night, Stray Cat is crying, so Stray Cat sings by. Die 80er und die Hits von heute. tell me I'm wrong, wrong. I don't wanna be right. Thinking that we could be something for real. Now am I wrong for trying to reach the things that I can't see? But that's just how I feel. That's just how I feel. That's just how I feel. Sender, eine Frequenz, den ganzen Tag. Radio Euroherz auf der 88.0. Spirits in my head and they won't go. Spirits in my head and they won't go. Radio Euroherz auf der 88.0. Ein Sender, eine Frequenz, den ganzen Tag. long for, Lord, I touch you. And just when it feels right, you say you found someone to hold you. Hier sind Tobi und Julia aus dem Euroherz Morgen. Am letzten Ferienwochenende hier bei uns in der Region. Und dann geht's wieder ab zur Schule. Und ich kenne das von meinen Mädels. Handys sind verboten. Die müssen aus sein während der Unterrichtszeit und auch in der Schultasche bleiben. Und genau das wird im Moment auch ganz heftig diskutiert. Und zwar im Bayerischen Landtag. Sollte man dieses Handyverbot an unseren Schulen